Kapitel 67 Indirekte Fragen Übung 1 Beispiel Wo ist der Bahnhof? Tut mir leid, ich weiß nicht, wo der Bahnhof ist. Tut mir leid, ich weiß nicht, wo der Bahnhof ist. Tut mir leid, ich weiß nicht, wo der Bahnhof ist. Und jetzt Sie. Wo ist der Bahnhof? Tut mir leid, ich weiß nicht, wo der Bahnhof ist. Wann beginnt das Konzert? Tut mir leid, ich weiß nicht, wann das Konzert beginnt. Akzeptiert man hier Kreditkarten? Tut mir leid, ich weiß nicht, ob man hier Kreditkarten akzeptiert. Kommt der Zug pünktlich? Tut mir leid, ich weiß nicht, ob der Zug pünktlich kommt. Warum ist es hier so laut? Tut mir leid, ich weiß auch nicht, warum es hier so laut ist. Wohin fährt dieser Zug? Tut mir leid, ich weiß auch nicht, wohin dieser Zug fährt. Gibt es hier ein gutes Restaurant? Tut mir leid, ich weiß auch nicht, ob es hier ein gutes Restaurant gibt. Wie wird das Wetter morgen? Tut mir leid, ich weiß auch nicht, wie das Wetter morgen wird.